hübsche Männer und Frauen. Als wir am 5. März dieses Jahres zur letzten Reichstagswahl antraten, da hat der Führer euch versprochen, dass es die letzte Wahl sein werde, die das deutsche Volk aufruft, sich zu entscheiden über das System der westlichen Demokratie mit all seiner Verhetzung, dem Klassenkampf, den liberalistischen Wirtschaftsmethoden, der Unsauberkeit, der Verleumdung und der Führerlosigkeit. Oder ob es regiert werden wolle in Ehrlichkeit, Sauberkeit und Wahrheit, in Disziplin, Ordnung und Einigkeit. Damals, vor 8 Monaten, hat das deutsche Volk sich entschieden und der Regierung der nationalen Erhebung ein Mandat gegeben. Wenn sich nun heute der Führer der Nation erneut an das Volk wendet, dann hat das gar nichts zu tun mit einer Wahl, wie wir sie leider so unzählige Male im Kampf um die Vorherrschaft im parlamentarischen Staate erlebten. Ganz im Gegenteil. Ihr habt euch entschieden für ein Regierungssystem der Autorität, der Sauberkeit, der Ehrlichkeit und der Ordnung, für ein System der Disziplin, in dem wir aus dem armen, verhetzten deutschen Volk endlich wieder zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen sind. Ihr habt die von euch gerufene Regierung jetzt 8 Monate an der Arbeit gesehen. Kann man leugnen, dass sie in heroischer Anstrengung auf allen Gebieten des Lebens der Nation neue und fruchtbare Wege eingeschlagen hat? Kann man leugnen, dass dieses von Gram und Hoffnungslosigkeit durchfurchte Antlitz des deutschen Arbeiters, des deutschen Bauern, des deutschen Mittelständlers wieder hell und sonnig und zukunftsfroh geworden ist? Der 12. November wird für die geschichtliche Entwicklung Deutschlands von weitestragender Bedeutung sein. Der 12. November wird ein Manifest Deutschlands, dieses Herzstücks Europas für die Aufrechterhaltung der abendländischen Kultur gegen Bolschewismus und Klassenzersetzung, ein Manifest für die geistige Erneuerung Europas, ein Manifest für den Kampf um die Ehre und Würde der Nation und für den Friedenswillen des deutschen Volkes sein. Am 12. November wählen wir keine Parteien, kein System. Am 12. November wählen wir nichts als Deutschland.